Anything happens in the rest of the world which throws Africa fully on its own resources, then for me that event is a very... Er begrüßt es, wenn es im Norden der Welt also diese Abnahme von Spannungen und so weiter gibt, wenn Afrika damit auf sich selbst zurückgeworfen wird. Das findet er gut. Afrika habe sich in einer falschen Situation der Abhängigkeit befunden und habe quasi von dieser Konfrontation darin gelebt und davon gelebt. Wenn nun die Feindschaft im Norden der Welt quasi abnehme, dann sei das gut für die Entwicklung Afrikas. Also er repräsentiert ja ein Gefühl der Bush-Afrikaner, die er repräsentiert, nicht so intellektuelle Afrikaner, sagt, also es besteht hier hoffentlich kein Zweifel im Saal, dass außer diesen afrikanischen Führern, die nun Angst haben, dass also Europa dieses Afrika da vergisst, niemand also da ein Bedauern empfindet, denn wir in Afrika, und wir amüsieren uns köstlich, göttlich, auf Kosten dieses europäischen Dilemmas, dem ihr euch jetzt da gegenüber seht. Selbst vor dem Fall der Mauer haben wir uns dieses alles mit sehr viel Vergnügen angesehen, also etwa am Beispiel von Mrs. Thatcher, die behauptet hat, dass dies alles nicht passieren würde, aber angesichts von Milchseen, Steakbergen und Tomaten, ich weiß nicht was, Himalayas und so weiter, haben sich da diese Widersprüche in Europa entwickelt, die man erst zu rationalisieren versucht hat, die sich dann aber zu ganz hartnäckigen Widersprüchen entwickelt haben. Und das amüsiert uns Afrikaner, zitiere ich, also mächtig. Wir Schriftsteller werden manchmal Mystifikatoren genannt, aber er möchte doch sagen, dass die Geschichte nicht nur eine Person ist, sondern eine Person mit einem geradezu böswilligen Humor. Wie anders kann man eigentlich verstehen, dass nahezu genau 100 Jahre nach dieser Teilung Afrikas, als hier am grünen Tisch also europäische Tribalisten von Tribe für Stamm saßen und Afrika unter sich aufteilten, jetzt dieses Berlin wieder zusammenwächst. Also wir sehen das Ganze heutzutage sehr ernst und auch weniger ernst. Ich akzeptiere die Antwort von Soyinka, finde ich sehr gut, auch sehr wichtig. Aber was Deutschland betrifft, das ist ein ganz anderes Problem. Ich glaube, dass ein Aspekt dieser Vereinigung ist sicher auch die zunehmende Spaltung Deutschlands, die Regionalisierung. Und ich sehe ein Problem im Moment in, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Ich erzähle ein Beispiel. Eine Westberlinerin erzählte mir, sie saß in der U-Bahn neben einem Ostberliner und sie kam ins Gespräch. Der Ostberliner sagte, das ist so schön, dass diese 40 Jahre jetzt nicht mehr existieren, die hat es nicht gegeben, jetzt fangen wir wieder an. Wir wissen alle, es gibt auch Leute, die glauben, wir fangen wieder an 33. Das sind die Leute, die die Zeit nicht erlebt haben im Allgemeinen. Da liegt, glaube ich, ein Problem. Das, zum ersten Mal wahrscheinlich gibt es jetzt eine Bevölkerung ohne Träume. Ein Mercedes ist kein Traum, den kann man irgendwann kriegen, wenn man sich anstrengt. Und Sie kennen alle, ich bedauere sehr, dass der Fritz Ratters das in der Zeit geschrieben hat schon, aber ich habe es schon vorher mal gesagt in einem Interview mit einer japanischen Zeitung, dass es gibt diese Experimente mit Schlafenden, die man daran hindert zu träumen. Und wenn man das eine Woche lang macht, vielleicht länger, dann werden die krank. Und letztlich werden sie wahnsinnig. Und das ist, glaube ich, ein Problem des allgemeinen euphorischen Zustands jetzt. Man hat und braucht oder glaubt, keine Träume mehr zu brauchen. Und dann wird plötzlich eine ganze Bevölkerung vielleicht wahnsinnig, weil sie keine Träume mehr hat. Weil, was jetzt passiert, ist die totale Besetzung mit Gegenwart, die Auslöschung von Vergangenheit, von Erinnerung und die Auslöschung auch von Erwartung, von Zukunft. Und an der Stelle wird dann plötzlich das Theater wieder wichtig oder wird die Kunst wieder wichtig, weil Kunst kann nur existieren als, ja, als ein Reservoir für Träume. Räume im Theater, die Brücke zwischen Realität und Fortschritt, Er glaubt, dass das, die generell die Literatur mit Erwartungen überladen wird. Er hat vom Burden of Expectation Laid on Literature gesprochen. Und er glaubt, dass es eine Frage des Tempos ist, dass die Träume im Theater so lange safe, also sicher sind, solange sie als solche auch erkannt werden, nämlich als Träume. Wenn die Träume wörtlich genommen werden, quasi zur sofortigen Umsetzung verstanden werden, als eine Umsetzung in ein politisches Mandat, dann wird es gefährlich, dann ist das der Tod des Traumes durch die Maniacs, durch die Besessenen, eben diese Gefahr, dass Träume morgen verwirklicht werden müssen, ohne alle anderen Bedingungen zu bedenken, dann werden also die Qualitäten oder die Tugenden des Traumes einfach negiert. Das Theater, letzter Satz, ist eine Imitation des projektierten Lebens für morgen.